Ich verdammter Kopierer. Ja, wirklich, ich gebe es zu, ich habe kopiert. Und zwar, es war ungefähr so 3 Wochen her und wir haben mit ein paar Leuten beschlossen, Werwolf zu spielen. Werwolf in Düsterwald ist ein cooles Rollenspiel, aber man braucht unbedingt 15 Leute dafür, damit das echt cool ist. Und da habe ich mir gedacht, wie kriegt man denn 15 Leute hier in der multioptionalen, unverbindlichen, postmodernen Welt zusammen? Ich dachte, ja, wie so oft, ich werde eine Facebook-Veranstaltung machen mit einem richtig geilen Design. Ja, ich brauche nur ein geiles Design, zack, bam, und dann läuft der Laden. Da habe ich mir gedacht, okay, was machst du denn jetzt? Werwolf, Wolf, Wolf. Ah, ich kenne eine Band, die hat sich ganz neu gegründet gerade. Die hat ein ziemlich geiles Logo. Das ist so ein digitaler, geiler Wolf, so ein Hunde-Wolf-Gesicht. Da habe ich mir gesagt, naja, geil, weil ich kenne halt auch den Sänger, habe mal mit dem schon Musik gemacht und so. Und da habe ich mir gedacht, ja, komm, gehst du mal auf die Facebook-Seite, ne? Gehe ich auf die Facebook-Seite. Du kannst ja ganz einfach dann Rechtsklick und dann Kopieren machen. Ich kopiere es auf meinen Laptop und gehe in Picasa rein, also noch nicht mal Photoshop, so ein ganz billiges Programm für irgendwelche Kunstbanausen wie mich. Und dann gehe ich in Picasa rein und ich retuschiere alles weg, außer diesen wirklich richtig geilen Wolf, also dieses geile Gesicht, weil es so ein cooles Design war. Und ich wollte es unbedingt für diesen Werwolf haben. Schreib Werwolf spielen drunter und alles, was ich halt so brauche. Stell es online. Ich habe es noch nicht mal gepostet. Ich habe es nur online gestellt. Und ich habe noch nicht mal irgendwie großartig Leute eingeladen. Ich habe nur so ein paar Leute eingeladen hier aus Frankfurt. Und prompt, ohne Witz, 2 Minuten, nachdem ich die Facebook-Veranstaltung online gestellt habe, schreibt mir die Designerin, ey, das kannst du nicht machen. Was ist Logo geklaut? Hallo. Und ich so, mein Herz. Ganz nach unten, so, scheiße, die hat mich entdeckt und ich kenne sie halt, sie hat mit mir zusammen studiert und so, ich halte halt viel von ihr und es ist halt so, wenn jemand, so wenn ihr irgendwie eine gute Beziehung habt und dann sowas passiert, dann denkst du so, scheiße, ey, Alter, und ich so, oh, jetzt denkt die, ich bin so ein elender Kopierer und kann nichts und bin so ein doofer Künstler, der irgendwie immer nur kopiert und nichts kann und so. Scheiße, und dann sofort, wegen dem schlechten Gewissen, ändere ich das, ich habe sofort gelöscht. Hab sofort bei Picasa dann quasi es gelöscht und hab dann so 2 Augen gemacht, so eigentlich sehr minimalistisch und hab das dann hochgestellt und es war sofort oben. Ich so mich entschuldigt, sorry. Und dann prompt 2 Minuten später, unabhängig von der Designerin, schreibt mich der Bandleader an, so, ey, Micha, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht unser Logo klauen. Ich so, scheiße, schon wieder. Oh Mann. Und ich so, ja, sorry, ich habe schon das Neue hochgeladen. Und ich gebe es zu, ich schäme mich. Ja. Habe ich so auch geschrieben, ey, dass ich mich schäme. Ich habe mich geschämt. Ich war voller Scham, weil ich ein Kopierer war. Wie oft sind wir Kopierer? Wie oft stellen wir irgendwas dar, was wir gar nicht wirklich sind? Wie oft stellen wir irgendein Echo oder geben ein Echo wieder, was irgendwie nur die Gesellschaft widerspiegelt? Die Meinung der 80% der Massen, des Mainstreams, damit die mich anerkennen. Wie oft, ich merke, ja, wie oft ich eine Kopie bin meiner Umstände. Ich kein Original bin, ich irgendwie im Rad drehe und irgendwie nur noch funktionieren muss. Und ich versuche mir irgendwie über diesen geilen, ja, über dieses geile Gesicht da von diesem Wolf irgendwie meinen Wert zu holen und damit irgendwie eine coole Veranstaltung zu machen, damit ich Erfolg habe. Und ich merke, wie ich irgendwie im Zahnrad drehe und immer merke, ich muss irgendwie immer das Beste haben. Irgendwie ich muss irgendwie immer das Schönste besitzen, um, damit es mir Wert gibt. Und das ist genau das, was in dieser Zeitung steht. Das ist vom Robert Johnson, das ist ein Techno-Club in Offenbach. Das sind für mich, die gehören auch mit der Plank Bar zusammen und dem Club Michel. Und das sind für mich einer der Vorreiter von ganz moderner Kunst in Frankfurt. Und die schreiben hier einen Artikel auf dieser Seite, wo es genau darum geht, dass wir Dinge, die schön sind, missbrauchen und unbedingt im Konsumrausch unbedingt für uns beanspruchen wollen, weil wir darüber unseren Wert beziehen. Und dann schreibt der hier unten, diese Dinge, die Dinge, also zum Beispiel dieser Wolf, den ich unbedingt haben will, das ist ja nur ein kleines Beispiel, die Dinge hätten demnach die Fähigkeit, die schmerzlich empfundene Differenz zwischen dem, was wir sind, also in der Realität, und von dem, was wir sein wollen, was unser Traum ist, auszugleichen. das Ding füllt eine Leerstelle. Es füllt eine Leerstelle in unserem Herzen. Und ich merke, ja, das ist genau das. Und ich merke irgendwie, hey, wie oft beten wir eigentlich irgendwelche Dinge an? Oder wie oft beten wir irgendwelche Künstler an, wie Michael Jackson zum Beispiel, der zu einem Popgott degradiert wurde. Nicht nur, weil er hat geile Musik gemacht, keine Frage. Aber wir haben eine ganze Generation hat Michael Jackson doch nicht nur angebetet, weil er gute Musik macht. Wir haben ihn angebetet, weil er genau das verkörpert, diesen Traum. Und wir merken gar nicht, wie wir irgendwie versuchen, irgendwas zu bekommen, weil wir so eine Sehnsucht haben irgendwie. Weil wir merken, Schönheit ist da und wir haben irgendwie diese Sehnsucht, die Goethe, die selige Sehnsucht nennt. Diese Sehnsucht irgendwie, wenn wir vor der Mona Lisa stehen oder wenn wir eine richtig geile Wortkombination hören oder eine super schöne Stimme, dann merken wir, wow, diese Schönheit weist eigentlich über sich selbst hinaus. Das ist doch mehr als einfach nur irgendwie eine biochemische Reaktion in meinem Kopf, die ich irgendwie als schön empfinde, sondern da steckt was dahinter, was viel, viel Tieferes. Was steckt dahinter? Eine Kopie? Eine Kopie? Und die Frage an dich heute, die ich stellen will, in dieser Predigt, heute an diesem Nachmittag ist, was spiegelst du wieder? Was reflektierst du wieder? Welche Story erzählt dein Leben? Dieser Spiegel, den ich bei Free Your Stuff Frankfurt gefunden habe, erzählt dir diese Story? Eine verstaubte Story? Eine Kopie, die eingeschlafen ist? Die tot ist? Was spiegelst du wieder? Diese verstaubte Sache oder ein Original? Und wenn wir in diesen Bibeltext reingucken, danke Felix für deine Lese, dann sehen wir, hey, da war ein Gott als Designer in dieser Story, in diesem historischen, künstlerischen Bericht, berichtet uns der Schreiber von einem Gott, der sprach und schöpfte. Also interessant eigentlich. Lasst uns Menschen machen. Er sagt und macht gleichzeitig. Wenn Gott was sagt, dann hat er es sich vorher vorgestellt, also Imagination, also er hat es sich künstlerisch vorgestellt. Gleichzeitig sagt er, pustet es aus und macht es. Gott ist eigentlich die Authentizität in Persönlichkeit, weil er genau das macht, was er sagt. Und er sagt das, was er macht. Er macht es. Er ist wahrhaftig. Damit beginnt unsere Menschheitsgeschichte, mit diesem wahrhaftigen Künstlergott. Und sie beginnt nicht irgendwie aus einem Götterkampf, was wir ganz oft so aus irgendwelchen heidnischen Schöpfungsberichten rauslesen können, die aus dem alten Orient zu finden sind, wo irgendwie sich zwei Götter betteln und irgendwie aus einem Streit sich irgendwie so aus Zwist und Raufhändel sich irgendwie irgendwas bildet von Materie. Sondern hier ist ein Gott, der sagt, lasst uns, also uns zusammen, ja, die wir Dreieinigkeit sind, lasst uns zusammen, weil wir haben Bock dazu. Wir haben Freude daran. Lasst uns den Menschen machen. Lasst uns die Schönheit dieser Erde machen. Also hier ist ein Gott, der aus einer überquellenden Liebe, aus einer überfließenden Liebe uns schafft. Eine Schöpfung schafft, die nicht nur funktional ist, sondern die wirklich schön ist. Und dann steht dort, er schafft uns ihm ähnlich, uns zu seinem Ebenbild. Also er schafft uns nicht irgendwie gottgleich, also wir sind keine Götter, aber er schafft uns auch nicht als irgendwelche Kopien, sondern er schafft uns ihm ähnlich. Das heißt, wir entsprechen Gott, wir stehen in einer Beziehung als Mensch zu unserem Schöpfer. Also immer, wenn wir etwas Geschaffenes haben, dann stehen wir in Verbindung dazu. Wenn ich ein Pianostück schreibe, weil ich Pianostücke schreibe, dann stehe ich zu meinem Stück. Und dann ist es ein Verhältnis, was wir beide haben zusammen. Es hört sich komisch an, aber es ist so. Ich habe das Verhältnis mit diesen Noten und diesem Zusammenspiel. Das ist mein tiefstes Verhältnis. Und so schafft Gott ganz innig und schön als kreativer Designer die Schöpfung in 5 Tagen. Und am 6. Tag schafft er dann, am letzten Tag, als Krone und Sahnehäubchen den Mensch. Vorher hieß es immer gut, Und dann, in Vers 31, heißt es sehr gut, als der Mensch geschaffen wurde. Wir sind ähnlich. Und das ist ein hohes Privileg. Wir sind Gott das Ebenbild. Wir sind ihm ähnlich. Und das ist ein Privileg. Und dann, ein Vers später, schreibt er, ja, er hat uns als Mann und Frau geschaffen, individuell. Und noch ein Vers weiter, schreibt er dann, hey, ich segne euch, ich habe euch jetzt geschaffen, ich segne euch. Segen bedeutet, ich spreche euch was Gutes zu. Also Gott spricht in dem Moment, haucht er dem Menschen etwas Gutes zu und sagt, hey, wie cool, dass ihr jetzt da seid. Endlich seid ihr da, mein Kunstwerk. Jetzt möchte ich euch auch Verantwortung geben. Ich segne euch, ich gebe euch all das mit, was ich habe. Und ja, jetzt seid ihr bereit zu schaffen. Ich segne euch und gebe euch Vertrauen und Verantwortlichkeit. Und herrscht, seid fruchtbar und mehret euch, heißt es. Seid lebendig, weil da ist ein Schöpfer, der ist lebendig. Strahlt Lebendigkeit aus. Strahlt nicht dieses aus, keinen Staub, sondern strahlt Lebendigkeit aus. Das ist das, wofür wir geschaffen wurden. Und in der altorientalischen Vorstellung war das damals so, und der Text oder der Autor verknüpft das mit dieser Vorstellung, dass es damals Könige gab, die quasi, damals gab es noch kein WhatsApp und Facebook und so weiter und so fort. Das heißt, wir hatten einen König und ein großes Königreich, okay? Und wir haben einen König, der sitzt dann beispielsweise irgendwo, keine Ahnung, ist ja egal, er sitzt, hat in seiner Stadt seinen Sitz und regiert dort, ist dort persönlich anwesend. Aber sein Reich geht vielleicht tausende von Kilometer weiter weg. Was macht er denn, wenn der dann zum Beispiel hier das Reich immer noch ist, 1000 Kilometer? Da ist er nicht mehr anwesend. Es gibt kein WhatsApp, kein Facebook, kein Telefon. Er kann nicht einfach mal anrufen. Nein, man hat es damals so gemacht, dass man hier dann ein Standbild errichtet hat. Eine Art Statue, die gezeigt hat, hey, hier ist auch der König anwesend, persönlich. Hier ist der Entfaltungsbereich des Königs. Hier ist der Herrschaftsbereich des Königs. Und das meint Selem, das hebräische Wort für Ebenbildlichkeit. Das bedeutet, wir als Mensch sind nicht nur irgendwie Gott ähnlich, wir entsprechen Gott und stehen in einer Beziehung, sondern wir repräsentieren Gott. Oder das ist unsere tiefe Identität als Mensch. Nicht nur als, ich meine jetzt nicht als Christ, sondern als Mensch. Das ist das. Wir sind geschaffen worden, um Gottes Schönheit auf der Erde, egal wo wir sind, in Australien oder im Irak, wiederzuspiegeln. Wir sind dazu berufen, das, was Gott an Schönheit besitzt, wieder zu reflektieren, wieder zu spiegeln. Nicht verstaubt, sondern in einer Schönheit. Und Gott gibt uns diese Leinwand, die Schöpfung, die wir hier sehen können. Und er gibt uns dieses weiße Blatt Papier, was ihr gerade in euren Händen habt und was ihr vielleicht gerade bemalt. Er gibt uns diesen Entfaltungsrahmen. Das ist keine negative Grenze, die er uns gibt. Viele Menschen denken immer, Christentum hat immer was mit Gesetzen zu tun und immer mit Einschränkungen. Nein, hier ist ein Gott, der erstmal eine weite Schöpfung schafft, einen weiten Rahmen, einen Entfaltungsrahmen, ein weißes Blatt Papier. Gott schafft drei Farben, Gelb, Rot und Blau. Und aus diesen drei Farben wurde die Mona Lisa gemalt. Aus Gelb und Rot wurde Orange. Das ist das, was der Mensch erfunden hat, weil er kreativ geworden ist. Weil er dem nachgegangen ist, wozu wir bestimmt sind. Gottes Schöpfung weiterzuführen. Ordnung ins Chaos zu bringen oder in das Wüste und Leere. Wir sind dazu bestimmt, als Menschen Harmonie zu schaffen, Schönheit zu schaffen, Gerechtigkeit zu schaffen, schöne Beziehungen zu leben. Das ist unser Wert und unsere Bestimmung als Mensch. Und ich bin froh, wenn ich mich abends an mein Piano setze, an meine 88 Tasten. Und ich bin froh, diese 88 Tasten zu haben. Ich bin froh, nicht 270 Tasten zu haben. Ich bin froh, diesen Entfaltungsrahmen zu haben. Denn der gibt mir Sicherheit. Der gibt mir eine tiefe Sicherheit. Ja, in diesem Space darf ich kreativ mich ausleben und jede komponieren, die ich komponieren möchte. Weil mein Schöpfer mir Freiraum gegeben hat. Eine Schöpfungsleinwand, ein weißes Blatt Papier. Und ich bin froh darum, dass ich diese Leinwand habe, diesen sicheren Space, diesen Rahmen, diesen positiven. Ich bin so froh darum, weil es mir so eine künstlerische Sicherheit gibt und ich das überblicken kann. Die Tasten, die Farben. Aus drei Farben wurden so viele schöne Bilder. Abgefahren, oder? Es ist eigentlich total crazy. Und ich merke, als ich diesen Wolf kopiert habe bei Facebook, habe ich gemerkt, ich bin in diesem Rahmen nicht mehr drin gewesen. Ich war außerhalb diesen schönen Schöpfungsrahmens. Ich war außerhalb der Bestimmung meiner Identität. Ich habe etwas kopiert und nicht neu geschaffen. Oder ich habe nicht das weitergeführt, was Gott macht, nämlich kreativ schaffen, originell zu schaffen, individuell zu schaffen, Schönheit zu schaffen. Ich bin rausgefallen aus diesem Rahmen, weil ich eigentlich etwas genommen habe, was mir nicht gehört und was jemand mit viel, viel Arbeit gemacht hat. Und ich habe es einfach genommen. Ich habe es einfach für mich verwendet, für meine Zwecke, für mich selbst. Ich habe gemerkt, wie ich Hässlichkeit eigentlich produziere. Ich irgendwie merke, dass in meinem Herzen nichts stimmt und ich irgendwie merke, irgendwie ich kopiere. Ich muss irgendwie meinen Wert holen durch irgendwas. Ich muss irgendwie, keine Ahnung, warum? Ich merke irgendwie, wie ich mich entfremdet habe von meinem Leben und meiner Bestimmung. Und ich merke, wie ich dieses Kunstwerk, diesen Wolf, eigentlich zweckentfremdet habe. Ich habe ihn genommen und habe eigentlich damit den Künstler hintergangen, nicht wertgeschätzt und habe eigentlich Kunst zweckentfremdet, indem ich Kunst gebraucht, missbraucht habe für meine Zwecke. Und wie oft sehen wir das, wie oft Kunst missbraucht wird oder nur gebraucht wird und immer nur funktionieren muss. Immer muss man nur funktionieren. Und heute Morgen hat eine Bekannte von mir bei Facebook gepostet, also das ist noch ganz frisch, das habe ich dann auch darauf ausgedruckt, das ist eine Gastronomin hier im Nordend, sie hat gepostet, den meisten Menschen ist es egal, wie es dir wirklich geht, Hauptsache du funktionierst. Das ist die Lebensrealität einer Frankfurter Gastronomin. Hallo? Ich musste das Bild sofort kommentieren, ich habe gesagt, hey, hallo? Das gibt's doch gar nicht. Warum müssen wir immer nur funktionieren? Und warum sind wir so entfremdet von uns selbst und von unserer Identität und von unserer Schönheit abgekoppelt? Irgendwie ständig merke ich das, in meinem Leben zumindest. Und wenn wir ehrlich sind, merken wir das in unserem Herzen, dass es irgendwie so ist irgendwie. Und in diese entfremdete Welt oder in diese Entfremdung meines Herzens haben wir diese biblische Story eines Gottes, der sagt, ich habe Bock auf dich, dich zu kreieren. Ich möchte dich gerne auf dieser Erde haben und schaffe dich als Imago Dei, als Imago-Bild Gottes, als meine Entsprechung. Und ich merke irgendwie, ja, das bin ich nicht immer. Ich bin entfremdet. Und wir haben aber einen Gott irgendwie, der immer wieder kommt in diese Welt hinein, durch die ganze biblische Story und der immer wieder sagt, hey, kommt mal wieder zurück zum Original, zum Originellen. Hört auf, irgendwas wiederzuspiegeln, was nur so verstaubt. Hört auf, eine Kopie zu leben. Hört auf, irgendwie nur die Masse wiederzuspiegeln, die 80%, die euch irgendwie bestimmen. Hört auf. Und durch die ganze biblische Story, im Alten und im Neuen Testament, begegnet uns ein Gott, der immer wieder kommt und ganz kreativ auf verschiedene Art und Weisen dem Mensch wieder sagt, hey, ja, das ist eigentlich deine Bestimmung, wozu ich dich erschaffen habe. Nämlich meine Schönheit zu reflektieren, mich zu genießen, meine Schönheit zu genießen. Und wenn wir mal genießen können, dann auch das wieder zu schaffen, was wir genossen haben. Und das Genossene und Geschaffene wieder zu genießen und wieder zu schaffen. So ein wechselseitiger, göttlicher Kreislauf. Und diese biblische Story mündet dann eigentlich in dem Höhepunkt, als Gott die Erde küsst, indem er selbst auf diese Erde kommt. Und das kommt er in Jesus. Und wenn wir uns die Evangelien angucken, und vielleicht entweder du kennst einige Stories oder du hast sie im Konfirmandenunterricht gehört oder wo auch immer in der Schule, dann merkst du, oder wenn du es mal wirklich liest, merkst du, ey, überall wo Jesus war, egal ob bei einer Frau, mit der man vielleicht öffentlich gar nicht so wirklich sprechen durfte damals, ist Frauen begegnet in der Öffentlichkeit. Und die waren danach sowas von ermutigt und neu herausgefordert und transformiert. Er hat Wasser zu Wein gemacht. Das war sein allererstes Wunder, als Gott auf die Erde kam. Wasser zu Wein. Hier haben wir einen Gott, der nicht nur irgendwie ja funktional ist, sondern der ästhetisch ist und der von Wasser zu Wein verwandelt, der Schönheit fabriziert, Lebensfreude. Wein steht für mich auch, ist verbunden mit Lebensfreude. Und wir merken ja ständig, wo Jesus kommt und den Menschen begegnet, passiert etwas, wo der Mensch wieder zurückgeführt wird in die eigentliche Identität des Imago Dei, also der Entsprechung Gottes. Da, so wie sich Gott eigentlich den Menschen gedacht hat. Menschen werden geheilt, Menschen werden sehend, sie können auf einmal wieder laufen, sie bekommen eine neue Bestimmung, sie machen sich nicht mehr abhängig von Geld oder von ihrer Arbeit. Wie krass ist das eigentlich? Ein Jesus, der so den Menschen begegnet, dass sie nicht weglaufen, dass sie sich nicht gerichtet fühlen, sondern dass sie transformiert werden, also verändert werden, in ein neues Bild hinein, in einen neuen Menschen hinein. Und das mündet wie ein Seismograph immer stärker während Jesus sein Leben, bis hin, als er verraten wird von seinem eigenen Jünger Judas. Er gegeißelt wird, gefangen genommen wird, geschlagen wird, ausgepeitscht wird, Blut fließt, eine Dornenkrone aufgesetzt bekommt. Und Jesus selbst in diesem Prozess Hässlichkeit erlebt. Ständige Hässlichkeit. Eine Kultur der Hässlichkeit. Und diese mündet eigentlich im Kreuz. Und die Pointe, als Jesus schreit, warum hast du mich verlassen, mein Gott, ist die Pointe am Kreuz, wo Gott uns sagt, hey, das ist der Moment, wo Jesus sich vor mich wirft, weil ich so schön bin und weil er mich so als wertvoll erachtet und sich vor mir in die Kugel wirft und sagt, ich nehme alle diese Hässlichkeit auf mich, diese ganze Hässlichkeit dieser Welt. Ich schmeiß mich vor diese verdammte Kugel, die immer nur Kopiererei bringt, die immer nur Funktionalität bringt, die immer nur uns zum Mainstream hin gafft. Ich schmeiß mich vor diese Kugel und gib mein Leben. Ich nehme diese Hässlichkeit auf mich. Er nimmt sie auf sich und stirbt. Und er hängt am Kreuz. Und irgendwann ist dann da ein Römer, der quasi ihn so mit dem Speer ins hier reinsticht und dann wirklich feststellt, dass Jesus tot ist. Und Jesus stirbt und ist tot. Und geht ins Grab und nimmt diese Hässlichkeit ins Grab hinein. Er begräbt sie, also abgefahren eigentlich. Er begräbt diese Hässlichkeit von uns Menschen. Und sie ist weg. Sie ist besiegt, indem er am dritten Tage aufersteht. Und dann wird Jesus neu. Er bekommt einen neuen Körper, als er aufersteht. Die Leute um ihn herum, die ihn kannten, die haben ihn gar nicht mehr wiedererkannt sofort. Und er hat einen neuen Körper bekommen. Und das ist das, wenn das Neue Testament schreibt, einen neuen Menschen. Der wahre Imago Dei. Dazu, wo ich als Mensch, nicht als Christ, als Mensch bestimmt wurde. Und deswegen bin ich Christ. Deswegen ist das meine tiefe Überzeugung. Ich wurde dazu bestimmt, dieser neue Mensch zu sein, dieses ebenbildlich wieder zu spiegeln, diese Schönheit Gottes und wieder zu reproduzieren und ein in dieser Schöpfung irgendwas Schönes zu malen. Das ist meine Identität, die ich habe. Und das lässt mich Gott genießen. Er hat die Hässlichkeit für mich erlebt, die ich eigentlich selber irgendwie immer wieder produziere. Und das ist eigentlich am Ende, so komisch das klingt, eigentlich das schönste Werk der Menschheitsgeschichte. Ein Gott, der selber kommt, sich mit unserem Scheißleid identifiziert, dafür stirbt, damit wir endlich wieder schön sein können. Und das gibt mir eine neue Identität. Ich genieße das. In einer Welt, wo ein Musikstück nur noch 2 Minuten und 30 Sekunden läuft, weil wir nicht mehr fähig sind, eine ganze Stunde lang Beethoven zu hören, weil wir so abgestumpft sind oder so, ja, weiß ich nicht, so überfrachtet von Informationen und Videos auf der Facebook-Timeline. Wir können gar nicht mehr wirklich genießen. Wir können gar nicht mehr wirklich genießen. Aber das ist das, wozu wir geschaffen wurden. Einfach mal innezuhalten. Und dazu möchte ich euch ermutigen, in der nächsten Woche einfach mal Ruhe zu haben, sich hinzusetzen und das zu genießen. Denn daraus kommt Schönheit. Und daraus werde ich inspiriert, etwas zu schaffen und das Geschaffene wieder zu genießen. Dieser göttliche Kreislauf, wozu ich bestimmt bin als Mensch. Ich muss nicht mehr irgendwelcher Masse hinterherjagen. Ich muss nicht mehr diesen Werwolf kopieren, weil ich dazu befreit bin, das zu machen. Ich bin befreit dazu, neu zu schaffen, zu kreieren. Ich bin befreit dafür, ein neues Bild zu malen auf der weißen Leinwand, auf diesem weißen Papier, auf dem A5-Blatt. Ich bin befreit dazu, irgendwie was Neues zu kreieren. Wie cool ist das denn, irgendwie schöpferisch tätig zu sein? Und als ich heute so was getrunken habe, da habe ich das voll gemerkt, dass es irgendwie einen Gott geben muss. Ich liebe Kiba. Und das ist eben genau das Zusammenspiel, ja. Ich schenke hier eine gelbe, bananenflüssige Flüssigkeit ein und nehme den Kirschsaft. Nehme gelb und rot und kreiere eine neue Farbe, die ich nicht ganz vermische, weil es jetzt so schön aussieht. Weil es sich so schön irgendwie, ja, so stimmig ist irgendwie. Und wir merken, das ist das, wozu wir bestimmt sind, wieder neue Schönheit zu schaffen. Das Material, was wir bekommen haben, die Schöpfung, was wir mitbekommen haben, zu nutzen und aus Gelb und Rot Orange zu machen. Dazu sind wir bestimmt, neue Dinge zu schaffen. Gott kommt in die Krise hinein, um eine Wendung zu schaffen, eine Entscheidung, einen Wendepunkt, Transformation. Setz dich in der nächsten Woche hin und genieß einfach mal Gottes Schöpfung. Genieß Kunst. Lass dich inspirieren von seiner Schönheit. Und daraus schaffe wieder ganz neu, ganz befreit auf. Sei jemand, der, wenn er auf die Arbeit geht, weil er so viel Liebe hat und so viel Genuss von Gott, sei jemand, der den schönsten Kaffee kocht. Nicht wie ich ihn haben will, sondern wie mein Kollege es haben will. Und wenn es ein Herz obendrauf ist, und wenn es der geilste Kaffee ist, der schönste schmeckende Kaffee, dann koch ihn. Versprüh diese Schönheit. Da, wo du bist. Egal, ob du jetzt Künstler bist, wie Fee und wirklich Kunst machst oder ob du mit Menschen umgehst in deinem Beruf. Schönheit ist überall zu finden. Und dazu sind wir berufen. Eine neue Schönheit aus der Kraft und Schönheit und Faszination Gottes zu kreieren. Prost.